Inzwischen hat auch der Dänenkönig, während seine Feldherren ihren letzten Weg gehen, das Spiel bereits verloren. Tilly hat ihn im Eichsfeld auf seinem Vormarsch zur Umkehr gezwungen und dann bei Lutter am Barenberge am 17. August 1626 völlig geschlagen. Der König weicht bis Stade zurück. Wolfenbüttel kann erhalten, für sein Heer sind Verstärkungen im Anmarsch. Zu Beginn des neuen Jahres schlägt und vernichtet Wallenstein mit dreifacher Übermacht die nach Norden strebenden Truppen Mansfelds bei Kofel. Dann vereinigt sich der Friedländer mit Tilly, der, dem weichenden Dänenkönig folgend, bereits nach Holstein vorgedrungen ist. Infolge einer Verwundung Tillys führt Wallenstein allein das Kommando und besetzt nach einem Sieg bei Kolding das dänische Festland bis Kap Skagen. Vor dem kaiserlichen General, der den Krieg wie ein großes Geschäft betreibt, tritt fortan die Liga in den Hintergrund und der Bayernherzog ist unter diesen Umständen recht missvergnügt. Er hasst den Emporkömmling, der nun das Kommando führt. Wallenstein aber ist 1627 vom Kaiser in den erblichen Herzogstand erhoben worden, hat das Herzogtum Sagern und zu Beginn 1628 auch Mecklenburg, dessen Herzöge vertrieben worden waren, erhalten. Wenn Maximilian nun gegen Wallenstein Beschwerde führt, weiß er die geistlichen wie die weltlichen Fürsten hinter sich. Wie unerträglich lastet das gewaltige Heer des Friedländers auf den betroffenen Gebieten. Die Reichsstädte berechnen ihre Lasten bis zum Jahr 1627 auf 3 Millionen Taler. Das eine Stift Magdeburg allein hat in den letzten 2 Jahren an Kriegslast fast 700.000 Taler bezahlen müssen. Bloß für seine Tafel hat Wallenstein dem Stift Halberstadt den Betrag von 7.000 Talern vorgeschrieben. Auch seine Generale und Obersten legen entsprechende Lasten auf. Dieser Wallenstein steht mitten in den besten Gegenden Deutschlands. Was bedeuten neben seinem Heer noch die Fürsten? Auf eine solche Kriegsmacht gestützt, kann sich leicht ein neues Kaisertum erheben. Es gibt zu Würzburg einen Bundestag der Liga, der von Beschwerden widerhallt. Bald aber findet unter Teilnahme der evangelischen Fürsten zu Mühlhausen im Oktober 1627 ein richtiger Kurfürstentag statt, auf dem auch Kursachsen und Brandenburg in das bayerische Horn blasen. Die Kurfürsten verfassen ein Abmahnungsschreiben an den Kaiser. Aber Wallenstein weiß auch in Wien aufgetauchte Bedenken durch die bloße Drohung mit seiner Demission niederzuschlagen. Er besitzt durch seine zweite Ehe mit der Gräfin Harrach die besten Beziehungen zum Grafen Eggenberg, dem leitenden Minister des Kaisers. Im April 1628 neu bestallt, wird er zum General des Baltischen und Ozeanischen Meeres ernannt. Zum ersten Mal taucht damit der Gedanke an eine eigene kaiserliche Flotte auf. Die Spanier sind über diesen Plan, der sie gegen die Niederländer entlastet, Feuer und Flamme. Das Augenmerk der kaiserlichen Kriegführung richtet sich dabei auf die Schiffe der Hansa. Man bietet Lübeck und den wendischen Städten die Gründung einer spanisch-hanseatischen Handelsgesellschaft unter kaiserlichem Schutz, die den Handel auf den nördlichen Meeren unter Ausschaltung der Niederländer an sich reißen soll. Die Städte aber verschieben die Entscheidung auf einen Hansatag. Sowohl die drohende kirchliche Reaktion durch den Kaiser, wie auch die zu erwartende Feindschaft der Niederländer, Engländer und Dänen stimmt sie vorsichtig. Der Hansatag lehnt die Stellung von Kriegsschiffen ab. Gegen die rüstenden Stralsunder wendet sich in Wallensteins Auftrag sein Unterfeldherr Arnim. Der Dänenkönig wirft eine kleine Besatzung in die Stadt und schließt später, den alten Groll begrabend, mit Schweden ein Schutz- und Trutzbündnis ab. Als Arnim keinen Erfolg hat, eilt Wallenstein selber aus Gitschin, wo er zur Verwaltung seines Gebietes geweilt, herbei und beginnt mit starker Artillerie die Belagerung. Aber ein 3-tägiger Sturm, von dem er sich alles versprochen, scheitert. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zwingt den bereits zur Übergabe geneigten Rat von Stralsund zum Weiterkämpfen. Der Dänenkönig, der Wolgast in seine Hand gebracht, droht mit der Landung. Wallenstein muss die Belagerung abbrechen. Die Dänen treibt er aus Wolgast wieder heraus. Der Hansatag aber lehnt nunmehr, schon von den Schweden umworben, endgültig ab. Der Friedländer hat nun an dem Feldzug im Norden kein rechtes Interesse mehr, zudem auch die Landschaft durch sein Heer bereits ausgesogen ist. Der kaiserliche Oberfeldherr denkt an einen Feldzug gegen die Türken, die aus Europa vertrieben werden sollen. Auch an die Venezianer denkt der ausgreifende Mann. Im Norden aber will er Frieden haben, der auch wirklich in Lübeck am 12. Mai 1629 zum Abschluss kommt. Christian muss auf die niedersächsischen Stiftslande und auf jede weitere Einmischung in Deutschland verzichten. Sein übriger Besitz bleibt ihm ungeschmälert. Wallenstein aber, der nun auch formell mit Mecklenburg belehnt ist, kann den stolzen Titel Albrecht von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Friedland und Sagan, Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr führen. Sein Neffe Maximilian von Waldstein soll in Ermangelung eines Sohnes sein Nachfolger werden. Ohne durch religiöse Bedenken gehemmt zu sein, macht sich der Friedländer daran, das neu erworbene Land in seine Musterverwaltung zu nehmen. Dabei ernennt er einen Protestanten zu seinem Statthalter. Geht es nach dem kaiserlichen Generalissimus, dann wird sich ein neues deutsches Kaisertum stolz über der zusammengebrochenen Macht der Fürsten erheben. Der Kaiser, so erklärt Wallenstein, müsse Herr werden wie die Könige von Frankreich und Spanien. Die geistlichen Kurfürsten müssten verschwinden. Seinen Sohn Ferdinand aber solle der Kaiser von sich aus zu seinem Nachfolger machen. Versteht der Habsburger die ungeheure Bedeutung dieses Rates seines Getreuen, dann kann die unselige deutsche Zersplitterung überwunden werden. Aber der Kaiser besitzt nur einen beschränkten Untertanenverstand. Sein Herr ist die katholische Kirche. Wie soll er widerstreben, wenn der päpstliche Nuntius, wenn der Beichtvater sich äußern, dass nun der Augenblick gekommen sei, den Evangelischen die Kirchengüter wieder abzunehmen, die sie seit dem Passauer Vertrag säkularisiert hatten, wo sein eigenes fanatisches Herz danach drängt, nun gegen den Protestantismus den Hauptschlag zu führen? Die katholischen Kurfürsten sind dafür. So erlässt der Kaiser am 6. März 1629 die Dezision über etliche Punkte den Religionsfrieden betreffend, das berüchtigte Restitutionsedikt. Die katholischen Landesherren dürfen demnach andersgläubige Untertanen austreiben.